Ich muss, genau wie das in diesem Protokoll steht, muss ich in die Schiedsstelle des Verursacher gehen. Da war ich gestern. Hast du denn, lass uns mal nicht so ausführlich machen, Brigitte. Hast du denn, du hast Anzeige erstattet. Ja. Hast du einen Rechtsanwalt? Nein. Das hast du nicht. Mhm. Hast du Zeugen? Heute will ich noch zum Weißen Ring gehen. Hast du Zeugen? Ja, leider nicht. Auch nicht. Mhm. Das ist natürlich schwierig. Du hättest direkt jemanden ansprechen müssen, der dir da irgendwie beisteht. Mit dem Weißen Ring finde ich eine gute Idee. Möchtest du vielleicht eine Telefonnummer haben oder bist du schon gut ausgestattet? Nee, ich habe nicht gut ausgestattet. Dann werden wir dich gleich nochmal anrufen und du kriegst von uns die Telefonnummer. Ja, und ich wollte nur was zum Abschluss sagen. Mhm. Also ich finde es in unserem Rechtsstaat eine große Gemeinheit, dass das Opfer ein schlechteres Chance hat wie der Täter. Ein altes Lied, was leider Gottes stimmt, und wir werden bestimmt jetzt im Laufe der Sendung auch noch einige Male das hören, und ich stimme dir vollkommen zu, Brigitte, du hast wirklich recht. Ich bin so verbittert, ich bin so verärgert, mir geht's gesundheitlich so mies, ich bin selbst Invalidrentner. Mhm. Ich glaube, dass du beim Weißen Ring auf jeden Fall einen sehr guten Ansprechpartner hast. Du legst bitte jetzt auf, wir rufen dich an, und dann wirst du ausgerüstet mit den entsprechenden Telefonnummern. Dennoch, wenn doch alles übel da abgegangen ist, wünsche ich dir alles Gute und hoffentlich kommst du doch zu deinem Recht. Tschüss, Brigitte. Ich glaube es nicht. Ich hoffe es aber. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, am Fernseher draußen im Lande, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben hier im Radio schon angefangen. Unser Thema heute Nacht heißt Brutalität auf der Straße. Wer von euch hat Brutalität auf der Straße schon erlebt? Wer ist Opfer vielleicht von einer brutalen Aktion geworden? Wer ist zusammengeschlagen worden? Wer ist dumm angemacht worden? Vielleicht hat der ein oder andere aber auch schon etwas sehr Brutales auf einer Autobahn im Autoverkehr erlebt. Also wenn ihr mit mir darüber reden wollt, dann wählt die Nummer, die kostenfreie Nummer 0800 5678 111 oder die Faxnummer 0800 5678 110. Brutalität auf der Straße. Oder vielleicht wart ihr Zeuge von einem sehr schlimmen Vorfall und wart selbst auch ganz unsicher, was man da tun sollte, was ja auch nicht immer sehr einfach ist. Also wenn ihr mit mir reden wollt, ruft mich ganz einfach an, jetzt hier live im Studio. Es geht weiter mit Steffi und Steffi ist 49 Jahre alt. Guten Morgen, Steffi. Guten Morgen, Jürgen. Was ist deine Geschichte? Meine Geschichte ist, dass am Freitagnacht mein Neffe, der Jürgen Tragelin, ermordet wurde. Durch 4 Kosovo-Albaner. Letzte Woche Freitag? Ja, jetzt am Wochenende. Am Wochenende. Freitag wurde er in den Bauch gestochen. Auch auf offener Straße? Nein, bei einem Fest. Er ist auf Toilette gegangen. Also er wollte auf die Toilette gehen und da waren ein paar Ausländer, die haben einen Freund von ihnen da angemacht und da sah er hin und hat gesagt, hier hör doch auf und lass das sein. Mhm. Dann haben sie ihn abgedrängt, dann standen 4 um ihn rum. Mhm. Der eine hat ein Messer, Stilett oder irgend sowas gezückt, das sucht die Polizei noch. Mhm. Hat ihm voll im Bauch reingestochen. Sofort? Sofort. Ohne Warnung? Ohne Warnung. Und hat dann, der Thorsten ist dann umgefallen. Dann haben sie ihn brutal noch getreten, ins Gesicht, am ganzen Körper geschlagen mit allen möglichen Sachen, so dass der andere Freund von ihm, den sie eigentlich nur aus Spaß und der Freude niedermachen wollte, sich schützend auf den Thorsten geworfen hat. Mhm. Nur beim Thorsten hatten sie die Hauptschlagader getroffen. Der war dann schon, ich weiß es nicht genau, aber entweder war er da schon mal tot, jedenfalls im Rettungswagen Krankenhaus wurde er 2-mal reanimiert. Mhm. Im Krankenhaus haben sie ihm 20 Liter Blut reingepumpt, das kam überall raus. Der Junge hatte kein Gesicht mehr, überhaupt nicht, alles blitzeblau und Blut unterlaufen. Die Ärzte haben ihn die Nacht noch notoperiert, alles probiert. Mein Bruder war da gewesen, meine Schwägerin war da gewesen. Und als der Junge auf dem Boden lag, dann hat dieser eine Kanackgenoss zu ihm gesagt, und hast du jetzt Bauchweh? Wie alt war der Thorsten? Thorsten war 20, der wäre in 2 Monaten 21 geworden. Mhm. Der Junge hat nie jemandem was getan. Mhm. Der war immer lieb und zurückhaltend. Und das ist nur, weil er seinem Freund hat helfen wollen? Er wollte eigentlich nur schlichten. Er wollte sagen, hört doch auf mit dem Scheiß. Mhm. Was macht ihr denn da? Mhm. Und dann zücken die, wie die das machen, ne? Mhm. Kreisen einen ein, 4 Mann drumrum, einer zückt das Messer. Mhm. Und dann sticht er ihn ab, er hat ihn brutal ermordet. Und dann schlagen sie noch, als er am Boden liegt, auf ihn ein. Meine Schwäger und mein Bruder sagten, der Junge hat ausgesehen, das ganze Gesicht verunstaltet, blau, angeschwollen. Mhm. Die müssen wie die Bestien müssen über den hergefallen sein. Was ist denn mit dem Freund von dem Thorsten? Ist der auch schwer verletzt? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Mhm. Das war alles so viel. Mhm. Mhm. Sind denn die Täter direkt gefasst worden? Die sind dann später gefasst worden. Das waren 4 Kosovo-Albaner. Mhm. 3 haben es auf einen geschoben. Mhm. Und das Schöne dabei an unseren Gesetzen ist ja, der Junge ist wahrscheinlich, wenn das der war, 16 Jahre alt. Was kriegt der? Mhm. Mhm. Die können hier unsere Kinder abstechen. Das ist alles scheißegal. Unsere Herren da oben, kein Gesetz der Welt. Warum gehen sie nicht mal an so Kinder dran von denen, damit die mal Gesetze anschaffen? Ja, so ein ganz normaler, simpler, einfacher Bürger. Da wird gesagt, ja, schade, der Junge war jung, der hat sein Leben vor sich gehabt. Mhm. Aber da oben passiert nichts. Mhm. Ja, jeder Staatsanwalt, jeder Richter, die geben denen vielleicht 5 Jahre, dann kriegt er noch wegen Milieu geschädigt und was weiß ich alles. So wird's sein, ja. Ja, und dann kommt der raus. Mhm. Der ist kurz in Haft, dann hat er eine Wohnung und dann ist er draußen bis zur Gerichtsverhandlung. Mhm. Ja, und was hat mein Neffe davon, was hat mein Bruder, was hat unsere Familie davon? Der Junge ist tot, der wird nie wieder lebendig gemacht. Das besonders Brutale an dieser Geschichte ist ja auch an diesem Vorfall, dass es ist vollkommen sinnlos alles gewesen. Ja, wir verstehen es ja alle nicht. Wäre durch einen Unfall ums Leben gekommen, oder hätte man gesagt, er ist gerast. Und das Schlimme daran ist auch, hätte er jemandens Leben gerettet, hätte man gesagt, er hat wenigstens noch ein Leben gerettet. Ja, aber so sinnlos eingestochen, nur weil... Der hat vorher noch zum Thorsten gesagt, warum grinst du so blöd? Aber Thorsten hat nicht gegrinst, ich kenne ja den Jungen. Das Schlimme ist auch diese unglaubliche Brutalität, mit denen da gewisse Leute vorgehen, ne? So gewisse wie diese Täter. Wir können ruhig sagen, welche Täter das sind. Das sind diese Kosovo-Albaner, diese Russland-Deutschen. Naja, es sind nicht alle. Ja, nicht alle, Wir wollen es nicht verallgemeinern. Aber Es gibt auch, ich kenne auch viele und habe auch Freunde und dann Ausländer und alles, ja? Und ich habe auch immer auf die Ausländer geschimpft und alles und hat trotzdem noch prima Kumpels als Ausländer. Ja, also da wollen wir jetzt vorsichtig sein. Es gibt unter Deutschen genauso welche. Wir wollen jetzt vorsichtig sein. Aber du hast natürlich völlig recht, dass es ein hohes Gewaltpotenzial in gewissen ausländischen Kreisen gibt. Da gibt es gar nicht zu reden. Wir dürfen aber auf keinen Fall alles über einen Kamm scheren. Ne? Nein, das mache ich auch nicht. Den 99. Aber den Veranstaltern war bekannt gewesen, der Disc-Jockey, der da war, das war einer, der hat diese Typen angezogen. Da war jedes Mal, wenn der eine Veranstaltung hatten, waren da Schlägereien gang und gäbe. Das ist in Lufelden bei Kassel da oben gewesen, so ein Heimatfest. Ja? Und die hätten doch wissen müssen, wenn sie diesen Disc-Jockey holen, dass es zu Schlägereien kommt. Im Vorfeld, was nachher sich rauskristallisiert hat, hieß es, die hätten sich zusammengehaut, wir gehen da hin und machen mal was los. Nur ist dieses schlimme Unglück passiert. Also, wie eng war denn dein Verhältnis zu Thorsten? Das war dein Neffe, hast du gerade erzählt. Es war der Sohn von meinem Bruder. Mhm. Der heißt auch Jürgen, genau wie du. Mhm. Ich hatte kein so starkes, enges Verhältnis zum Thorsten. Mhm. Aber er war mein Neffen. Mhm. Und immer wenn ich wohne hier unten in Frankfurt. Mhm. Und immer wenn ich nach Hause kam, dann haben wir uns mal besucht. Ich bin mal hingegangen und hi und ich habe noch 5 andere Geschwister, und ich die Runde gemacht habe, am Wochenende war ich schon wieder zu Hause, so ungefähr. Der Junge ist natürlich noch nicht beerdigt. Übermorgen ist die Beerdigung. Wir fahren morgen da hoch. Ich weiß schon gar nicht mehr. Allein der Gedanke da dran. Ich glaube, dass das Einzige, was du tun kannst, ist, dass du deiner Familie und den Eltern, soweit es irgend möglich ist, beistehst. Machen wir ja alles. Wir sind ja alle da für meinen Bruder und für meine Schwägerin. Meine Mutter ist schwer zuckerkrank und herzkrank und hat auch schon ein Blutschwämmchen im Kopf. Ehe das gesagt wurde, wurde der Arzt geholt. Mein Bruder selbst, dessen Sohn getötet wurde, hat Bluthochdruck. Der läuft nur noch nächtelang, tagelang umher. Er weiß gar nicht mehr, was er tun und machen soll, was er denken soll. Er kann es nicht fassen. Weißt du, in welchem Punkt ich dir wirklich 100% recht gebe? Ja. Das ist... Das habe ich auch schon öfters hier gesagt. Ja, ich sehe es ja öfters. Dass ich auch die Bestrafung für viel zu gering halte. Ja, ganz genau. Und ich finde, dass man da auch keine Milde walten lassen sollte, nur weil der erst 16 Jahre alt ist. Ne? Ja, und was wird ausgelegt? Es wird vielleicht eine gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge. Ja. Mein Mann ist bei der Polizei. Ich kenne diese ganzen Sachen, ja. Ich weiß, wie hilflos mein Mann ist, wenn da in seinem Dienstbereich was anfällt. Ich weiß, ja. Ich sage immer, die Polizei darf nur dann was machen, wenn sie tot ist. So sind unsere Gesetze momentan. Im Endeffekt, ich gebe unseren Herren da oben, unserer Regierung, gebe ich die Schuld dafür, dass der Thorsten tot ist. Ja, so kann man es vielleicht auch nicht sagen. Also doch, würden solche Täter richtig hart bestraft, würden die sich das 3 bis 5 Mal überlegen, ob sie es machen oder nicht. Das ist eine uralte These, die oft verworfen wurde. Ich verwerfe sie mittlerweile auch nicht mehr so. Ich glaube, auch wenn die Strafen härter wären, hat das auch eine Abschreckung. Ja, ganz genau. Steffi, du bist verwandtschaftlich sehr eng verbunden mit dem Opfer. Und ich möchte dir mein Beileid aussprechen. Ich danke schön. Und ich möchte dir die Kraft geben, dass du die Eltern unterstützt, dass du denen hilfst. Weil die brauchen wirklich die Unterstützung der Familie. Das ist ganz wichtig. Das brauchen wir alle am Donnerstag um 14 Uhr, wenn der Junge beerdigt wird. Ja. Auf Wiederhören, Steffi. Ich danke dir schön. Ja. Auf Wiederhören. Unser Thema heute Nacht heißt Brutalität auf der Straße. Wenn ihr oder in der Öffentlichkeit, wenn ihr so etwas erlebt habt oder im eigenen Leibe erfahren habt oder bezeugen könnt, gewaltsame Übergriffe, Schlägereien oder vielleicht noch schlimmere Sachen und mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Weiter geht es mit Frank und der ist 38 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hast du selbst etwas erlebt auf der Straße, in der Öffentlichkeit, an Brutalität? Ja, ich war Opfer und Helfer gleichzeitig. Erzähl mal den Vorfall. Ich kam am 2. Januar diesen Jahres, morgens um 4 aus einer Disco, hier zu meinem Auto. Und vor der Disco ist ein riesengroßer Parkplatz. Und mein Auto stand neben so einer Wellblechgarage, wo diese Einkaufswagen eingeschoben werden. Ne? Ich will ins Auto einsteigen, da höre ich, wie hinter dieser Garage eine junge Frau um Hilfe schreit. Der Parkplatz war ziemlich leer, 2. Januar, die Leute lagen noch im Koma von Silvester. Ich gehe um diese Garage rum und sehe, wie eine junge Frau von 4 jungen Männern, angetatscht und begrapscht wird. Die schrie um Hilfe, ich gehe hin, sag, ey, lass die Frau in Ruhe. Kommt einer auf mich zu und sagt, hau ab, du Scheißdeutscher. Ich sag, was willst du? Sagte, hau ab, du Scheißdeutscher. Kam auf mich zu, griff mich an. Ich habe früher Kampfsport gemacht, bin Fitnesstrainer, stehe gut im Training. Da kamen sie aber gerade an den richtigen. Ja, kann man wohl so sagen. Ja gut, den ersten habe ich geschafft, den zweiten habe ich geschafft, den dritten auch noch. Der vierte kam von hinten, trat mir zwischen die Beine. Die anderen drei rappelten sich wieder auf, haben mich mit 4 Mann zusammengetreten. Und die Frau nutzte die Zeit, sprang ins Auto, fuhr weg. Kann ich verstehen. So, jetzt wurde ich da zusammengetreten, nicht zu knapp. Die 4 hauten ab. Und nach 20 Minuten hat man mich dann gefunden. Wer hat dich gefunden? Andere Gäste, die aus der Disco kamen. Die Disco war recht leer. Wieso hat diese Frau, der du geholfen hast, ja nicht zumindest die Polizei alarmiert? Ja, das frage ich mich heute auch noch, denn das kommt noch. Auf jeden Fall dann Notarztwagen, ab ins Krankenhaus. Wir halten das nochmal fest, du hast 20 Minuten da gelegen. Ja, so ungefähr, ja. Du konntest dich nicht bewegen, warst du bewusstlos oder? Nee, ich war nicht bewusstlos, aber ich habe mich dann so auf alle 4 gesetzt, dann mit dem Rücken an die Garage dran und dann langsam zu meinem Auto und dann kamen auch schon die ersten aus der Disco wieder raus. Schmerzen, überall? Ja, der ganze Oberkörper. Ja, und dann haben die mich ins Krankenhaus gefahren, für der Notarztwagen. Ja, da war ich dann eine Woche stationär, mein Gesicht war... Eine Woche? Eine Woche stationär. Ich hatte eine Gehirnerschütterung, Schädelprellung, Halswirbelsäulenverstauchung und mein Gesicht war völlig zermackt. So, und von der Frau noch immer nichts. Gut, nach circa 6 Wochen schrieb mich die Krankenkasse an, nachdem ich denen den Fall geschildert habe, wie das passiert ist, dass ich unter Umständen Ansprüche hätte auf Versorgungsausgleich, weil ich mich auch gerade vorher selbstständig gemacht habe. Ich konnte also 5 Wochen nicht ins Sportstudio mit so einem zermatschten Gesicht. Kann man keinem zutrauen. Ne? Ja, und dann stelle ich meinen Antrag beim Versorgungsamt. Die schickten mich weiter zur Gemeindeunfallversicherung. Die sind zuständig. Die schickten mich wieder zum Versorgungsamt. Von denen kriegte ich einen Brief, ach, ich sollte mich doch einfach ans Sozialamt melden und mein Gewerbe abmelden. Weil mir eben das Geld fehlt, denn es war ein Verdienstausfall von 400.000 Mark. Und es war gerade das Sommerloch. Ja, und dann nachträglich... Moment, das hat doch im Januar, hast du gerade gesagt. Ja. Ach, das Sommerloch lag hinter dir, oder wie? Nee, das, als das ins Laufen kam, mit dem Versorgungskasten. Ach so, das hat sich so lange hingezogen. Das hat sich so lange hingezogen? Mhm. Ja. Mhm. So, und dann stand neulich hier in einer lokalen Presse ein Brief vom Weißen Ring. Mhm. Die Leute sollten doch nicht weggucken bei Gewalttaten. Mhm. Sie seien gesetzlich geschützt. Mhm. Und sie würden umgehend Schadensersatz von der Gemeinde Unfallversicherung erhalten. Mhm. Da habe ich dann natürlich sofort eine Gegendarstellung geschrieben, also einen Leserbrief, dass dem nicht so ist. Hast du Geld bekommen? Nee, 3 Tage später kam ein junger Mann vom Weißen Ring, klingelte bei mir, hat sich die ganzen Akten zeigen lassen, hat sich das Ganze angeguckt, durchgelesen, sagt da, alles klar, normalerweise steht Ihnen das zu. Das heißt normalerweise, das steht Ihnen zu. Hat mir einen Barscheck da gelassen für eine Rechtsberatung und ich muss noch immer gegen 3 verschiedene Ämter. Also die ganze Sache läuft noch. Es läuft noch. Das heißt, es läuft noch und du hast dein Geld immer noch nicht. Nee. Jetzt interessieren mich aber 2 Sachen. Was ist mit der Frau? Die Frau ist ins Auto und weg. Da hast du nie davon gehört. Ich weiß nur, es war ein dunkelroter Kleinwagen und das. Und ich weiß, die letzten beiden Ziffern 79. Ich weiß nicht, ob die aus Bielefeld, Detmold oder was weiß ich vorher kam. Mehr weiß ich nicht. Das ist natürlich auch eine miese Sache, ne, von der Frau. Gut, die hatte natürlich auch Todesangst und Schock, aber dennoch hätte sie so Frau sein sollen, dass sie auf jeden Fall in der nächsten Häuschen anhält und die Polizei hätte anrufen können. Ja, zumal 150 Meter weiter an der Tankstelle war. Oder sowas, ja. Was ist denn mit den Tätern? Die haben mich zusammengetreten, sind abgehauen. Und 300-500 Meter weiter ist eine ehemalige englische Kaserne und da wohnen diese ganzen Spätaussiedler und Russen drin. Und es waren wirklich welche von denen. Ne? Ist das aber nachgewiesen? Bitte? Ist das nachgewiesen? Sind die gefasst worden? Nee, nicht gefasst, aber ich habe gesehen, wie sie da hinliefen und die sprachen einwandfrei mit so einem russischen Akzent. Mhm. Das heißt also, die Täter sind auf freiem Fuß. Ja. Hast du wahrscheinlich Anzeige gegen Unbekannt erstattet? Die läuft noch. Die läuft noch, aber die läuft wahrscheinlich auch noch lange, ne? Und wird zu keinem Ergebnis kommen, vermutlich. So wird's aussehen. Mhm. Bereust du das, dass du der Frau geholfen hast? Nee, auf keinen Fall, weil ich bin der Typ, wenn ich jetzt angenommen, ich komme wieder in so eine Situation, gucke weg und ich lese 2 Tage später in der Zeitung, junge Frau misshandelt oder vergewaltigt. Ich könnte nicht mehr spielen. Wobei du hast natürlich jetzt auch dein Leben und deine Gesundheit riskiert. Ne? Wir haben gerade von Steffi den schlimmen Vorfall gehört, da wo der Neffe niedergestochen wurde. Das hätte dir auch passieren können. Die Ärztin, die mich im Krankenhaus behandelt hat, die hat auch echt gesagt, aber ich hätte Glück gehabt, dass die Halswirbel nicht mehr abgekriegt haben. Ne? Ich finde das ein ganz, ganz schwieriges Ding zu entscheiden. Wann tritt man selbst in Aktion oder wann sollte man nichts machen und nur so schnell wie möglich die Polizei benachrichtigen? Ich glaube, das ist natürlich theoretisch gar nicht zu formulieren. Wenn du jetzt nicht diese Ausbildung als Kampfsportler auch gehabt hättest, wäre es eigentlich, glaube ich, viel zu riskant, sich gegen 4 Leute aufzulehnen. Ne? Mag sein, aber das ging innerhalb von einer Zehntelsekunde, von diesen 4 kam gleich einer auf mich zu, was ich zu scheiß Deutscher, hau ab, du scheiß Deutscher. Ja, und der griff mich an, war ich schon mittendrin, ne? So, du bist auch in guten Händen vom Weißen Ring. Wir hören ja immer nur Gutes vom Weißen Ring. Das freut mich auch und ich transportiere das gerne auch weiter hier in der Sendung. Hoffentlich kommst du auf jeden Fall dann zu deinem Recht, dass du deine Kohle da bekommst. Ne? Das wünschen wir dir, wenn schon alles andere nichts funktioniert. Das ist jetzt in der Entscheidungsphase. Ne? Ich war also letzte Woche nochmal bei der Rechtsanwältin und es sollte angeblich letzten Freitag geklärt sein, nur das Versorgungsamt... Und wie viel Geld geht es da eigentlich? 4.500 Mark. Ja, das ist auch nicht die Masse. Frank, alles Gute. Ja, alles klar. Tschüss. Okay, ciao. Jetzt ist Matthias dran und Matthias ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Unser Thema Jürgen. Brutalität auf der Straße. Ja, jetzt haben wir ja so viele Opfer gehört. Ich möchte mich dazu mal stellen, ich bin Täter gewesen. Du bist Täter gewesen? Ja. Inwiefern? Ja, bin mit Kumpels losgezogen in Diskotheken, haben Leute zusammengeschlagen, sind extra losgefahren, haben provoziert auch und immer wieder. Und also ihr seid einfach so rausgefahren oder in Diskotheken gegangen mit dem festen Vorhaben, heute schlagen wir mal ein paar Leute zusammen. Ja, heute machen wir mal wieder ein paar Platz und Spaß und Freude so ungefähr. Wie viele Leute wart ihr? Wie groß war eure Gruppe? Ja, kam auf an, machen wir mal zu zweit unterwegs, machen wir mal mit 6-7 Mann unterwegs. Kam immer ganz drauf an, Und wie kann man sich das so vorstellen? Also ihr geht dann in eine Diskothek und wie habt ihr die Leute dann angemacht und wie ist es zu Handgreiflichkeiten gekommen? Ja, ein bisschen schubsen, ein bisschen rempeln, drei, vier böse Worte und wenn er dann den Zug hat, dann hat er gleich eine Schelle gekriegt. Mhm. Und meistens hat sich das dann auch schon erledigt gehabt. Mhm. Was war denn das Schlimmste, was ihr angerichtet habt? Das Allerschlimmste war im Wesentlichen, wo für mich auch der Punkt kam, dass ich gesagt habe, dass ich über die ganze Sache nachgedacht habe, mal so richtig, weil wir sind in der Diskothek drin, weil da Kumpels von uns waren und die haben vorher, wurden auch, also gewalttätig bedroht und all sowas und haben auch richtig Dresche bezogen. Mhm. Da sind wir hin und da haben wir den Laden auseinandergenommen. Mhm. Und da kamen auch Sachen zum Einsatz, sagen wir mal, wie Baseballschläger und Schlagringe und sowas. Und da habe ich dann Jugendlichen mit so einem Baseballschläger einen Scheitel gezogen. Der brach den neben mir zusammen. Mhm. Wie ich mich dann nachher durch spätere Erkundungen sichergestellt habe, dass dem nichts weiter passiert ist, dass er bloß eine Hirnerschütterung hatte, habe ich dann über mein ganzes Leben mal so nachgedacht und habe dann gesagt, das kann nicht gewesen sein, dass ich mir durch so eine Sachen, so eine Aktion, die in dem ersten Moment völlig, die waren ja irgendwo völlig sinnlos. Du hättest den tödlich verletzen können. Ich hätte den totschlagen können, ja. Ja, oder er hätte sein Leben lang vielleicht gelähmt sein können oder sowas. Ja, ja. Und da habe ich dann angefangen nachzudenken. Und dann merkst du dir natürlich, es bringt nichts. Es ist völlig sinnlos. Und weil ich gehört habe von der Steffi vorhin, es tut mir leid, dass sowas passieren muss in Deutschland. Mhm. Heißt das, dass nach diesem krassen Erlebnis mit dem Baseballschläger du wirklich radikal einen Schlussstrich gezogen hast und hast gesagt, ich mache sowas überhaupt nicht mehr? Ja, radikal. Wann war denn das? Du bist jetzt 25, wie alt warst du da? Also 21, 22. 21. Bist du denn für diese Sachen, die ihr da angestellt habt, mal irgendwann belangt worden? Hast du Anzeigen im Hals gehabt? Bist du bestraft worden? Ja, Anzeigen gab es hin und wieder mal, aber dann haben wir die Leute mal besucht und gesprochen ein bisschen und sie sagt, also wenn du die Anzeige nicht zurücknimmst, dann passiert noch mehr und so eine Sache. Also wir haben die Leute dann weiter bedroht, bis sie dann ihre Anzeigen aus Angst zurückgenommen haben. Also ganz übel, ne? Ja, richtig, richtig krass, sag mal. Also du hast nie vor einem Gericht gestanden. Hast nie wirklich eine Anzeige auch dann durchziehen müssen bis zum bitteren Ende für dich? Nee, habe ich nie machen brauchen. Mhm. Was vielleicht irgendwo, sag mal, verkehrt gewesen ist. Mhm. Eigentlich müsste man so jemanden wie dir das gönnen, mal dann auch dafür in den Knast zu kommen, ne? Für das, was er da angerichtet hat. Ja. Was haben denn deine Kumpels gesagt, als du meintest, ich mach's nicht mehr? Mensch, du sei doch nicht so weich, oder aber du hast, ihn ist doch nicht passiert. Ich sag, diesem ist das eine Mal nicht passiert und beim nächsten Mal passiert das richtig und dann gehe ich in den Bau für eine Jugendsünde, sagt man, und so ruhig mein ganzes Leben. Und du warst, das sind ja mittlerweile dann 4 Jahre her, du bist nie wieder mal in Versuchung gekommen, wieder mal draufzuschlagen. Doch, hin und wieder mal doch. Und es sind immer so Gegebenheiten, Alkohol, viel Alkohol getrunken. Und was für mich ein ganz Wunderpunkt ist, wenn einer schlecht über meine Mutter spricht. Und wir waren auf dem Trackerfest gewesen, bei uns in der Heimat, wo ich herkomme. Und da sprach dann jemand über meine Mutter ganz schlecht und sagte, die prostituiert sie und sowas alles. Da sind bei mir alle Relais auf Null gegangen, da bin ich hingegangen, hab den erstmal richtig paar eingefeuert und hab gesagt, also mein lieber Freund, so geht es nicht. Und der ist auch dann nicht wieder aufgestanden. Der blieb dann auch gleich liegen. Da kam Polizei um die Ecke und all sowas und der Polizist hat sich mit dem Barkeeper unterhalten, der hat diese ganze Sache mitgekriegt und der sagt, dann musst du dir, ein Bär, der schläft, den sollte man nicht wecken. Was ist denn mit dem Mann passiert? Wie verletzt war er? Na, er musste ins Krankenhaus und hatte einen Nasenbeinbruch und wurde bloß, er war kurzzeitig bewusstlos gewesen und wurde dann bloß stationär behandelt und wurde dann wieder entlassen und diese ganze Geschichte, er hat seine Anzeige gegen mich erstattet und die Sache dargelegt, so und so und da ich auch kein unbeschriebenes Blatt war, ja, ging es hin und her und hin und alles und dann ist die Sache doch eingestellt worden aus diesen Gründen und aus dieser Zeugenaussage her von diesem Barkeeper, der eben gesagt hat, also... Also, Matthias, ich will dir mal was sagen. Gerade eine Weile habe ich gedacht, habe ich Respekt vor gehabt, als du gesagt hast, ich habe damals einen Schlussstrich gezogen mit 21, nachdem ich das gesehen habe. Und da schienst du mir als ein Typ, dessen Wort auch zählt. Nachdem du was du mir jetzt gerade erzählt hast, bin ich mir nicht so sicher, ob in dir nicht doch noch eine Bombe tickt. Und ich mache mir Sorgen, dass vielleicht doch irgendwas Übles passiert. Vor allen Dingen, wenn du gesoffen hast. Ja, ich sage mal... auch wenn jemand deine Mutter beleidigt, bei allem Verständnis, gibt es dir nicht das Recht, jemanden vielleicht so zu schlagen, dass er sein Leben lang daran zu leiden hat. Hätte ja auch wiederum passieren können, auch diesmal. Ja, ich habe dann auch probiert mit dieser, aber probiert, ernsthaft versucht mit diesen ganzen alkoholischen Sachen irgendwo ein Limit zu finden. Wie gesagt, habe ich fahre zur Disco, trinke ein paar Bier. Weißt du, was das Beste wäre, wenn du schon austickst und nicht Herr deiner selbst bist, mit durch Alkohol, da hast du die Finger doch ganz davon. Kannst du das nicht? Ach, ich trinke gerne hin und wieder auch mal in Gesellschaft ein bisschen was, aber ich halte mich dann immer zurück. Mhm. Also es kommt nicht der Punkt, dass ich jetzt völlig betrunken bin irgendwo und gut, aber weil ich selber von mir weiß, es tickt diese Bombe nicht. Ja, aber da, was du gerade erzählt hast, da hattest du ja nun doch erheblich getrunken, ne? Na, so erheblich ja nur nicht wieder. Also ich war noch bei klarem Verstand. Mhm. Aber umso schlimmer. Der hat mich so wütend gemacht. Aber umso schlimmer, dass es doch wieder passiert ist. Ja, man, das ist wie mit dem Alkohol trinken. Man hört damit auf und man kann aber immer wieder zu jeder Zeit rückfällig werden. Mhm. Und dann muss man versuchen, diese Sache wieder in den Griff zu kriegen. Das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder jetzt also, vielleicht, 3 Jahre her. Ja, vielleicht wäre es wirklich für dich gut. Ich vermute mal, dass der Alkohol, wenn du da auch nicht so völlig zu warst, aber dass der Alkohol schon dich ein bisschen freizügiger innerlich gemacht hat und dass die Hemmschwelle gesunken ist. Vielleicht wäre es wirklich für dich gut, wenn du erstmal die nächsten Jahre mal ein Jahr dir mal vornehmen würdest. Ich lasse die Hände ganz vom Alkohol. Bei allem Verständnis, dass du gerne mal einen ziehst. Das wäre ja auch ein Beweis deiner Stärke, wenn du sagst, ich ziehe das erstmal ein Jahr durch. Ja, ich habe mich auch diese ganzen Diskotheken-Szene und wo ich mich vorher rumgetrieben habe, auch zurückgezogen. Mhm. Ich habe jetzt ein Hobby, was mich völlig beansprucht. Was machst du? Ich mache Mechaniker im Bahnsport, beim Spießel- und Sandbahn. Mhm. Also die Woche über bin ich mit meinem LKW unterwegs und am Wochenende bin ich auf irgendwelche Rennplätze in ganz Deutschland. Mhm. Mal bin ich auch in Großbritannien, wenn ich Zeit habe. Mhm. Hast du eine Freundin? Nicht mehr. Nicht mehr. Mhm. Seit einem Jahr nicht mehr. Mhm. Aber es ging nicht aufgrund wegen irgendwelche Exzesse mit Alkohol oder mit Schlägereien oder so. Das ging war eine andere Geschichte. Also Matthias, ich hoffe, dass das nicht mehr passiert. Ich hoffe, du hoffst das auch. Ich glaube ja. Ich selber auch. Ja. Und ich bin selber dabei, in den Griff zu kriegen, diese ganze Geschichte. Mhm. Weil die Grundüberlegung, die du gerade am Anfang gesagt hast, die ist einfach stichhaltig. Das stimmt einfach. Du machst unter Umständen, in denen du ausrastest, ein anderes Leben kaputt und dein eigenes auch. Ne? Ja. Das ist einfach Fakt. Da gibt es nichts zu diskutieren. Das musst du dir immer wieder einbrennen und immer wieder sagen. Ja. Ich hoffe, es geht gut. Matthias. Ja, hoffe ich auch. Mach's gut. Tschüss. Ja, ich wollte noch sagen, ich finde deine Sendung ganz spitze und wenn ich im Ruhrgebiet unterwegs bin, muss ich nachts immer deine Sendung hören. Also das ist echt gut. Das ist schön, vielen Dank. Ja. Tschüss, Matthias. Sehr schöne Nacht noch. Ja, tschüss. 1.33 Uhr und 50 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Exakt, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Live-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir ein Thema und das Thema heißt Brutalität auf der Straße. An dieser Stelle schon mal ein Hinweis für unsere Sendung am Freitag. In der Nacht von Freitag auf Samstag haben wir mal wieder einen prominenten Gast hier bei uns im Studio. Und das ist der Lindenstraßenstar Georg Uecker. Georg Uecker wird hier neben mir sitzen. Und ihr könnt Georg Uecker alles fragen, was ihr ihn schon immer mal fragen wolltet. Er wird Rede und Antwort stehen. Jetzt aber zu unserer heutigen Sendung und dem heutigen Thema Brutalität auf der Straße. Wer von euch war schon einmal Opfer? Wer hat schlimme Dinge erlebt in der Öffentlichkeit? Wer hat das mitbekommen, bezeugt vielleicht? Oder wer war vielleicht auch, wie wir es gerade von Matthias gehört haben, auch Täter? Brutalität auf der Straße, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Hubert begrüße ich jetzt ganz herzlich und der ist 22. Hallo? Ja. Ja, Hubert. Hallo Domian. Hallo. Hier ist der Hubert aus Garrad. Ja, und du gehst noch ein bisschen näher ans Telefon, damit ich dich richtig verstehen kann. Achso, ja klar. Besser ja. So? Ja. Ja, und zwar, normal würde ich zwar schlafen die Uhrzeit, aber habe ich so ein Thema eben aufgewühlt von der Frau, als ihr Neffe abgestochen wurde. Mhm. Und das gleiche ist mir auch mit meinem Bruder passiert. Das gleiche ist deinem Bruder passiert? Ja, der wurde von zwei Türken abgestochen in der Kneipe. Mhm. Ging quasi auch so um belangloses Zeug. Wann war das? Das ist schon ein halbes Jahr her. Und das Schlimme daran ist, die beiden waren noch unter 18 Jahre, die hatten was getrunken gehabt und die wurden quasi nur zu 4 Jahren Jugendstraf verurteilt. Wie, das ist schon alles über die Bühne, das Verfahren, wenn das erst ein halbes Jahr her ist? Ja. Mhm. Deswegen habe ich das Thema gerade eben so mitgenommen. Erzähl doch mal den Tathergang. Ja, ich war quasi nicht dabei gewesen, da quasi eine halbe Stunde nach der Tat da vorbeigekommen. Da war eigentlich alles schon passiert gewesen. Mhm. Na gut, aber man hat es dir euch oder deiner Familie erzählt sicher, wie es genau vorgefallen ist. Ja, natürlich. Und dann waren ein paar Kollegen bei gewesen und zwar wurde in diesem Bierglas umgeschmissen, das dem Peter gehört hat. Und haben direkt Theater gemacht. Mhm. Dann gab ein Wort das andere, der eine hat ein Messer gezogen und direkt im Bauch reingestochen. Dann lag der am Boden und dann sind die mal rübergestiefelt mit beiden Leuten. Mhm. Da ging auch so schnell, da konnte auch keiner was machen. Und der ist eigentlich noch am Weg zum Krankenhaus direkt gestorben. Mhm. Und das Schlimme daran ist, dass die halt nur 4 Jahre kriegen. Mhm. Weil die irgendwie angetrunken waren und... Wie alt war dein Bruder? Der war 17. 17. 17 geworden. Ja. Also ziemlich bitter eigentlich. Die sind dann sofort gefasst worden? Ja, die wollten zwar noch abholen, aber die wurden aber gefasst später. Mhm. 4 Jahre? 4 Jahre, das ist... Das Heftige daran. Ich war mit dabei bei dem Urteil und ziemlich heftig. Wie war denn? Kann ja sein, dass das nach 4 Jahren schon wieder rauskommt. Mhm. Das ist das Schlimme daran. Das kann nicht sein. Wie war denn dein Verhältnis zu deinem Bruder? Ja, ziemlich gut eigentlich. Ist das dein einziges Geschwister gewesen? Ja, ich habe noch eine kleine Schwester, aber die versteht auch noch nicht so richtig. Mhm. Ja. Als du in dem Gerichtssaal mit denen zusammengesessen hast, ich hätte die umbringen können. Ich hätte die einfach nur umbringen können. Mhm. Das ist unglaublich. Haben die denn Reue gezeigt? Kein bisschen. Wie haben die sich geäußert vor dem Vorgericht? Als das Urteil gefallen ist, hat einen noch ein bisschen gelacht. 4 Jahre. Das ist ein Witz. Ein Menschenleben weg. Also, das kann nicht sein. Mhm. Ich weiß nicht, in der Zeitung da stand ein ganz kleiner Artikel drin vielleicht. Aber echt ganz kleiner Artikel. Mhm. Da war auch ein übelster Aufruhr in Garrad gewesen. Was? Übelster? Aufruhr. Mhm. Also sind vor das Haus gezogen von den Tätern. Keine Ahnung, wie die Adresse rausgekriegt haben. Was war das? Eins, glaube ich, auch da gewesen. Wer ist vor das Haus gezogen? Ja, Leute. Also waren bestimmt 50, 60 Leute. War schon mal in der Zeitung drin, großartig. Also die gegen das Urteil protestiert haben, oder was? Ja, sicher. Mhm. Die haben das Haus mit Leuchtraketen beschossen und... da wird auch Ausländerhass irgendwie geschoren. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, also das kann nicht sein, dass sie mit 4 Jahren davon kommen, oder? Mhm. Das schockiert mich irgendwie so. Also wenn du du hast gerade gesagt, es ist schon ein halbes Jahr her. Ich finde, es ist erst ein halbes Jahr her, wenn man seinen Bruder auf so brutale Weise verloren hat. Ja, natürlich, da kommt man nicht drüber weg, das ist doch ganz klar. Mhm. Ich habe gerade am Anfang so gedacht, der Hubert erzählt da aber relativ sachlich drüber. Wie ist es denn in deinem Herzen zurzeit, wenn du an deinen Bruder und an die Tat denkst? Mal ganz ehrlich, also Ausländer können schon Hass kriegen bei. Aber das gehört ja jetzt nicht dazu. Also, nee, also wir wollen es noch mal. Ja, machen. Gut, das ist einfach nur emotional geredet. Nee, Hubert, ich könnte die quasi umbringen. Also die Täter, wir wollen jetzt noch mal klar sagen, es gibt natürlich auch in diesen Schichten unserer Gesellschaft ganz brutale Menschen, ja, so wie es die unter Deutschen auch gibt. Das sind natürlich nicht alle Ausländer so. Aber es gibt bei Ausländern auch ganz schlimme Leute, klar. Ne? Das ist halt so die emotionale Meinung. Also, Könnte ich ausrasten. Mhm. So, jetzt hast du aber, meine Frage ging ja auch in eine andere Richtung. Wie sieht es in deinem Herzen aus, wenn du an deinen Bruder denkst, nicht wenn du an die Täter denkst? Ja, wie soll es da aussehen? Traurig, ne? Mhm. Vor allem, Mutter ist am Grab zusammengebrochen, also lag im Krankenhaus ein paar Wochen. Mhm. Also, ich habe das schon ziemlich mitgenommen. Und mhm. Was wäre denn für dich eine gerechte Strafe, wenn so etwas Schlimmes passiert ist? Ja, ich denke mal nicht 4 Jahre, oder? 4 Jahre ist ein bisschen wenig für ein Menschenleben. Was wäre denn für dich eine gerechte Strafe? Also, lebenslänglich wäre schon ganz angebracht. Mhm. Weil es da keinen Grund, wenn man ein Bierglas umschüttet, dass man direkt absticht und dann zusammentretet. Mhm. Das kann doch nicht sein. Das ist genauso schrecklich wie das, was Steffi vorhin erzählt hat. Ja, ungefähr. Das hier habe ich angerufen gehabt. Ja. Ich lag ja quasi schon im Bett und das hat mich übelst daran erinnert. Also Weil nämlich die Opfer auch überhaupt gar keine Chance hatten, sich wirklich zu wehren. Ne? Nee, das Weil es so schnell ging und so brutal eben mit einem Messer. Was willst du machen? Gar nichts kannst du machen. Da standen zwar viele Leute bei rum, aber das ging so schnell. Habe ich auch nur von erzählen sagen. Ich kam quasi eine halbe Stunde später rein, da war alles schon da. Krankenwagen, Polizei und... Also, auch von dir jetzt, ich hab das gewusst, heute, als ich in diese Sendung gegangen bin, dass die Leute, die Anrufer, die ihre Geschichten erzählen, wahrscheinlich alle sagen werden, die Gesetze sind zu lasch und die Täter werden zu milde bestraft. Und das sagst du ja jetzt auch und ich stimme dir da auch wieder zu, es ist so. Ja, ich kann nur eins dazu sagen, wenn man endlich Streit hat, dann kann man das ruhig ausboxen, dann ist das Thema erledigt, aber man muss doch keine Waffen ziehen. Man muss doch keinen Menschen umbringen direkt, oder? Das verstehe ich nicht. Dass man direkt ein Messer zieht und zusticht, als ob es einfach ein Scheiß wäre. Das kann nicht sein, oder? Wie geht's deiner Mutter denn jetzt, im Moment? Das ist nicht so wie früher mehr. Also, total am Ende und sowas. Ganz Familie ist am Ende, also. Klar, ja. Kann einfach nicht verstehen. Ja. Und da kann ich auch der wie hieß die Frau vorhin? Ich weiß nicht, wie du meinst, die Steffi. Die ihre Neffen da verloren. Die Steffi. Hat. Steffi, ja. Kann ich auch voll verstehen, dass sie einfach die Wut hat, oder? Natürlich, völlig. Natürlich kann man das verstehen, wenn man betroffen ist als Angehöriger. Lieber Hubert. Domian. Alles Gute. Hör mal, kannst du mal ein paar Leute grüßen vielleicht? Nee, bitte nicht jetzt heute. Nur die Andrea Schwänzer und den Polio. Nee, aber nicht jetzt bei der Sendung. Das aber finde ich. Jetzt kommt der Michael dran und der Michael ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Michael, was ist dir passiert? Ja, also ich wurde vor einem halben Jahr und jetzt erst am Samstag zusammengeschlagen. Und zwar denke ich, glaube ich, weiß ich, es liegt daran, weil ich eben schwul bin. Und ich bin mit meinem Freund zusammen durch die Fußgängerzone im Marienplatz gegangen. In welcher Stadt? In München. In München, Und zu welcher Tageszeit oder Abendzeit? Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Es war auf alle Fälle schon ziemlich dunkel und ich glaube, es war zwischen 11 und halb 12. Also da weiß ich nicht mehr so ganz genau, weil wir wirklich die Zeit vergessen haben. Wir sind ins Kino gegangen und noch ganz verliebt und so und hin und her. Ja, und wir sind halt da nach Richtung S-Bahnhof gegangen. Da muss man eben da ein Stück durch die Fußgängerzone gehen. Ja, und ihr seid auch Hand in Hand gegangen? Oder man sagt, Arm in Arm, also Arm in Arm. So wie man das so schön kennt von den Dorfbrüdern und so. Mhm. Und da sind wir halt gegangen und dann auf einmal, also wir haben nichts aus der Umgebung registriert, weil wir wirklich nur für uns zwei da waren. Und dann standen halt dann auf einmal vor mir zwei Leute da und haben gemeint, seid ihr besoffen? Dann habe ich halt gesagt, weil ich bin so mehr der Vorlaute, habe ich halt gesagt, nein, warum? Dann hat einer von hinten irgendwie gesagt, die zwei sind schwul und zack, hatte ich schon einen Kick oder einen Schlag, ich weiß nicht mehr. Also es standen zwei Leute vor euch und dann hast du von hinten gehört, dass jemand sagte, die sind schwul. Ja, genau. Und wie viel standen hinter dir dann auch noch zwei? Ja, zwei oder drei, ich weiß nicht mehr so genau. Auf alle Fälle weiß ich nur noch, dass auf einmal ein Bums gemacht hat und Schmerzen und ich habe mich halt dann umgedreht, da sah ich noch einen. Der hat mich dann von hinten festgehalten und ich habe halt dann noch gesehen, wie sie meinen Freund auf den Boden gefegt haben, ich weiß nicht mehr wie. Und sie haben ihn halt dann in die Seite getreten und ich hab halt dann nur immer gesagt, lass uns endlich in Ruhe und so. Und die haben halt wirklich reingeschlagen und der Typ, der genau vor mir stand, also es war so, die zwei Leute standen genau gegenüber von mir und meinem Freund und der hat mir halt dann in den Bauch reingeschlagen und ich hatte ein Messer dabei, ich wollte es nehmen, aber ich konnte es dann doch nicht. Und ich muss dazu sagen, jetzt im Gegensatz zu den anderen Geschichten, es waren Deutsche, es waren keine Ausländer, es waren Deutsche. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mehr mit Deutschen schlechte Erfahrungen gemacht. Und es passierte so schnell, also ich bin jetzt noch durcheinander. Wie endete das Ganze? Haben die freiwillig von euch abgelassen oder kamen da vielleicht andere Leute dazu? Ja, also es war so, ich hab dann nur noch so im Blickwinkel ein Pärchen gesehen, also hetero, ja, die haben halt dann gesagt, die rufen, die waren weiter weggestanden, sind halt wahrscheinlich auch zur S-Bahn gegangen, keine Ahnung, haben halt dann nur noch gesagt, was soll das? Was macht ihr da? Lasst die Leute in Ruhe. Ja. Und sind die abgehauen deshalb? Dann, ja, was heißt abgehauen? Die haben nachher noch ganz stolz ihre Hosen hochgezogen und sind dann langsam weggegangen. Und wie ihre Hosen hoch? Ja, also einfach, ja, die Leute, die hatten da ihre Hosen bis zu den Kniekehlen hängen und dann... Hä, was? Die Täter hatten ihre Hosen bis zum Kniekehlen hängen? Ja, ich weiß nicht, du kennst es doch da, wo man die Unterhose noch so durchsieht und so diese coolen Leute da. Und die haben halt dann noch so ein bisschen an ihren Hosen gezerrt und das war alles, was ich noch gesehen habe. Und dann sind sie langsam weggegangen. Das heißt, ihr könnt, habt ihr Anzeige erstattet? Nein. Also, warum nicht? Gegen unbekannt. Weil wir einfach... Also wir haben keinen davon erzählt, weder meinen Eltern noch er hat seinen Eltern was erzählt. Warum nicht? Warum? Warum nicht sofort zur Polizei? Weil wir einfach so durcheinander und total fertig waren, weil... Wart ihr denn verletzt, ihr beiden? Ja, mein Freund hat einige blaue Flecken gehabt, so in der Magen. Aber er musste nicht ins Krankenhaus? Nein, also sowas nicht. Wir waren halt momentan nur über... Klar, ist natürlich auch Schock. Kann ich auch verstehen. Du bist 17 Jahre alt. Wie alt ist dein Freund? Der ist auch 17. Auch 17. Das ist natürlich schon ein Hammer, ist klar. Dass man da vielleicht auch nicht so klug direkt reagiert. Man sollte natürlich, finde ich, sofort die Polizei benachrichtigen. Und wenn die Chancen auch relativ gering sind, vielleicht packen sie die Leute doch, die Täter. Vielleicht. Aber man sollte auf jeden Fall als Unternehmen. Ich kann es aber jetzt in eurem Fall auch verstehen, dass ihr erstmal froh wart, wahrscheinlich nach Hause zu kommen. Ne? Ja, also als sie dann weggegangen sind, dann, also ich stand ja, wie gesagt, ich wurde ja festgehalten und mir wurde ja bloß, also nur in Anführungsstrichen in den Bauch geschlagen und mein Freund lag halt immer am Boden. Das Pärchen kam halt dann her und hat gemeint, ist alles in Ordnung. Und ich habe halt dann nur daher gestottert und habe gesagt, ja, es ist in Ordnung, Dankeschön. Und ja, also Michael, weißt du, was das Allerbeste ist gegen sowas? Macht einen Selbstverteidigungskurs oder lernt eine Kampfsport. Ja, das habe ich auch gemacht. Das macht einen viel sicherer, auch, wenn man nur... Ich auch. Du, ich hab Taekwondo, Jiu-Jitsu alles gemacht. Ich habe in Taekwondo den grünen Gürtel. Aber das nützt dir alles nichts, wenn du wirklich da blind rumläufst und nur an die Zweisamkeit denkst und auf einmal von hinten... Ja, aber man muss leider Gottes mit allem rechnen und sicher. Es ist auf jeden Fall gut, sowas zu können und sowas gemacht zu haben. Es ist besser, als wenn man es nicht kann. Ja, aber es ist doch schon schlimm, wenn man durch die Straßen geht, wenn man verliebt ist und man mit sowas rechnen muss. Michael, es ist alles schlimm, was wir heute Abend hier gehört haben. Es ist der Horror, dass es so in unserer Gesellschaft ist, in unserer Welt ist. Das ist ja kein Phänomen unserer Gesellschaft. Natürlich ist es alles grauenhaft. Ja, aber man sollte halt die Vorsichtsmaßnahmen treffen, die man eventuell treffen kann. Gegen ganz viele Dinge kann man keine Vorsichtsmaßnahmen treffen, das stimmt natürlich. Auf jeden Fall, ihr beiden seid wohl auf, das ist das Wichtigste. Ihr tragt keine Langzeitschäden davon. Haltet die Ohren auf, oder die Ohren, Augen und Ohren auf, dass nicht nochmal sowas passiert oder dass ihr frühzeitig irgendwas machen könnt. Ja, also wir werden jetzt demnächst München meiden. Ja, das kann es in jeder anderen Stadt auch, kann dir das passieren. Also das hat mit München auch nichts zu tun. Nein, um Gottes Willen, nee. Gibt's hier in Köln? Köln ist die Schwulenhochburg schlechthin und hier gibt's solche Sachen genauso. Also das. Michael, schönen Gruß an deinen Freund. Wie bitte? Schönen Gruß an deinen Freund. Dann sage ich ihm. Mach das. Tschüss. Okay, gut, danke. Tschüss. Nochmal 17 Jahre alt. Das ist der Stefan. Hallo. Hallo Stefan. Was ist denn dir passiert? Ja, also ich bin ein Schläger. Du bist ein Schläger. Ja. Wen schlägst du denn? Ja, jeden, der mich dumm anmacht. Was heißt denn dumm anmachen? Ja, ich meine, wenn ich irgendwo auf der Straße gehe oder vor der Disco und da stehen halt irgendwelche Typen und machen mich irgendwie schwul an oder was dann. Schwul an? Was heißt das? Ja, einfach dumm anschauen oder... Also es reicht aus, wenn man dich einfach nur anguckt oder wie? Ja. Ja, das ist aber schwierig, also dann darf man dich gar nicht wahrnehmen oder wie? ja, normal anschauen, aber nicht so provozierend. Mhm. Was ist denn provozierend anschauen? Ja, dumm hergrinsen zum Beispiel. Mhm. Was haben die Leute denn für eine Veranlassung, hinter dir dumm herzugrinsen? Was meinst du? Ja, also ich weiß nicht. Also. Gut, ich vermute mal, du suchst auch deine Gründe. Nehmen wir mal an, da hat jemand dumm hergegrinst hinter dir. Ja. Was passiert denn dann? Ja, dann sage ich wohl ein paar Nase. Dann haust du direkt zu. Nicht sofort, ich frage, ob er ein Problem hat und dann. Wenn er meint, er muss welche haben, dann kann er sie ruhig haben. Machst du das alleine oder auch in der Gruppe? Nein, in der Gruppe, zu viert. Zu viert? Ja. Wo, wie oft passiert das? Also 2-3 Mal im Monat ungefähr. Wie lange schon? Ein Jahr. Und geht ihr auch, wie wir es vorhin auch schon gehört haben, irgendwie einfach so in Diskotheken nach dem Motto, wir haben heute mal Bock, Leute platt zu machen? Nee, also so nicht. Das nicht. Also ihr wartet schon darauf, bis euch jemand dumm angrenzt. Ja. Was natürlich jetzt bescheuert ist, ne? Wir reden ja Klartext miteinander. Ja. Du machst dir da was vor, ist klar, ne? Ja. Wie schlimm habt ihr denn schon, oder du, wir reden jetzt von dir, wie schlimm hast du jemanden schon zugerichtet? Ja, Kieferbruch. Blaue Augen. Mhm. Kieferbruch ist ja schon ganz schön heftig, ne? Ja. Hast du schon mal einen Kieferbruch gehabt? Nein. Das heißt, die Schmerzen kannst du gar nicht ermessen, ne? Doch, also ich wurde mit 14 wurde ich von Türken zusammengeschlagen. Mhm. Die waren zu 6 oder zu 7 und seitdem. Tja. Bist du angezeigt worden schon mal? Ja. Und was ist draus geworden? Verfahren wurde eingestellt. Warum? Wegen mangelnder Beweise und keiner hat richtig gesehen, keine Zeugen. Hast du die ganze Sendung mitverfolgt gerade? Ja, also zu halb. Mhm. Ich hatte ja den Matthias dran. Ja. Der Matthias ist auch Schläger oder war Schläger. Mhm. Und der hat ja gesagt, dass ihm irgendwann ein Licht aufgegangen ist, als er mal mit dem Baseballschläger richtig zugeknallt hat. Mhm. Und ihm da klar wurde, dass er ein anderes Leben und sein eigenes Leben eventuell völlig kaputt machen kann. Ja. Sind dir solche Gedanken auch schon mal gekommen? Ja, ab und zu. Stefan, weißt du, was für ein Gefühl ich im Moment immer zu habe? Du klingst gar nicht wie ein brutaler Junge. Wie klinge ich denn? Nein, du klingst wie jemand, erstmal klingst du sehr sympathisch, so von der Stimme her. Und dann klingst du auch wie jemand, der eigentlich ein verdammt schlechtes Gewissen hat, was er da macht. Stimmt das? Ja, ich habe ein furchtbar schlechtes Gewissen. Bitte? Ich habe ein furchtbar schlechtes Gewissen. Was machst du denn dann? Ich weiß auch nicht, irgendwann, da brennt eine Sicherung durch und dann ist es vorbei. Hat das bei dir auch mit Alkohol was zu tun? Ja, eigentlich schon. Das heißt, es passiert meistens, wenn du gesoffen hast? Ja, meistens. Und die Kumpel haben dann auch gesoffen, klar. Ja. Was machst denn du? 17 Jahre alt, gehst du noch zur Schule? Ja. Was für eine Schule? Gymnasium. Gymnasium? Ja. Wie bist du in der Schule? Ja, also mittelmäßig. Was ist dein Traum? Was möchtest du mal machen? Puh. Keine Ahnung. Na gut, aber willst du das Abitur machen? Ja. Und du musst halt irgendeine Spinnerei im Kopf haben. Würdest du gern studieren oder weiß ich, irgendwas? Welchen Beruf? Noch keine konkreten Vorstellungen. Mhm. Wie sieht es so mit Partnerschaft aus? Freundin? Hast du eine Freundin? Ja, also ich habe eine Freundin und wenn die jemand dumm anguckt, dann ist er oft dann. Ist mir klar. Weiß deine Freundin, was du da machst? Ja. Und was sagt die dazu? Ja, sie findet das nicht in Ordnung. Das kann ich mir vorstellen. Was ist denn mit deinen Eltern? Du wohnst zu Hause noch? Ja. Wissen die, was du machst? Also, mein Vater ist Alkoholiker und arbeitslos. Er sitzt halt meistens irgendwo in Kneipen. Mhm. Ja. Und die Mutter? Ja, die Mutter ist ist zu Hause. Die ist zu Hause? Ja. Und die kriegt das auch am Rande mit, was du da machst? Mhm. Eher nicht. Eher nicht. Was würde die denn sagen, wenn die das erfahren würde, was du da machst? Also, sie sind nicht sehr erfreut. Die hat ja nun schon ein Riesenproblem am Hals durch deinen Vater, ne? Ja. Und jetzt kommst du auch noch und machst dir eventuell ein ungeheures Problem. Mhm. Möchtest du mal eine Familie haben irgendwann? Eventuell. Mhm. Weißt du, was ich auch nicht glaube? Ich glaube dir nicht, dass du mit deinen 17 Jahren nicht irgendeinen Traum im Kopf hast. was du mal machen möchtest, vielleicht in 10 Jahren? Nein, ich hab... Wie du leben möchtest? Keine Vorstellung. Überhaupt gar nicht? Nein. Mhm. Also ich möchte jetzt nicht gerade als Alkoholiker enden, aber also einen gewissen Lebensstandard, aber keine konkreten Vorstellungen. Kein Traumberuf? Nein. Mhm. Kann ja noch kommen in der nächsten Zeit, dass, dass sich da was entwickelt. Mhm. Wenn sich da was entwickelt. Besteht natürlich die Gefahr, wenn du so weiterlebst, wie du bisher gelebt hast, dass du dir das alles kaputt machst. Ist dir klar, ne? Ja. Ich glaube, ich brauche gar nicht erst ansetzen und dir eine große Überzeugungsrede zu halten, weil du das alles weißt, was ich jetzt sagen werde. Ja. Ne? Dann erkläre mir bitte, Stefan. Du bist jemand, der kann auch reden. Erkläre mir bitte, warum du das immer wieder tust. Ja, also, sag jetzt bitte nicht, es kommt so über mich. Ich will es wissen. Irgendwie brennt eine Sicherung durch und dann... Hat dieses Sicherung durchbrennen zu tun mit Alkohol? Immer? Nicht immer. Aber meistens? Meistens, ja. Mhm. So, da haben wir das gleiche Thema wieder wie vorhin mit Matthias. Dann wäre der allererste Schritt davon, dass du keinen Alkohol mehr trinkst. Mhm. Und der andere Schritt wäre vielleicht auch, dich aus diesem Freundeskreis rauszuholen. Ja, das ist natürlich sehr schwer. Ja, es geht alles, es geht alles. Nichts ist so schwer wie das, was du hinterher vielleicht ausbaden musst, wenn du einen Menschen getötet hast oder einen Menschen vielleicht für sein Leben schwer verletzt hast. Möchtest du einen Menschen so verletzen, dass er sein Leben lang im Rollstuhl vielleicht sitzt? Ja, auf jeden Fall. Ja, aber so wie du dich verhältst, kann das jedes Mal passieren, Stefan, jedes Mal. Und du trägst es in deinem Gewissen, vielleicht wenn du 70 Jahre alt bist, 70 Jahre mit dir herum. Du hast das verschuldet, weil du so dusselig bist und so dämlich bist, obwohl du es weißt. Und unternimmst nichts dagegen. Ja. Und deine Freundin, zu Recht, wenn ich mir das vorstelle, mich in deine Freundin hineinversetze, ist das der Horror. Wenn ich mir vorstelle, mein Freund geht ständig auf die Rolle und es kann jedes Mal was Schlimmes passieren. Es kann ja mit dir auch was Schlimmes passieren. Ja, klar. Es geht ja auch um dich. Es geht ja, du kannst ja auf jemanden stoßen, der dich brutal zusammenschlägt. Und du hast vielleicht zeitlebens eine schwere Behinderung oder weiß ich was. Ja, aber meistens gehen wir auf kleinere Luft. Na toll, noch toller, ne? Ja. Du bist eine richtig kleine, miese Ratte in dem Bereich. Ja. Warum hast du dich bei mir gemeldet? Ja, ich wollte halt über diese Schlägereien reden. Mhm. Klar, aber warum wolltest du reden? Du klingst nicht wie jemand, der sich damit groß tun will und dicke tun will. Nein. Also ich will ja aufhören mit den ganzen Schlägereien. Aber wie gesagt, irgendwann brennt die Sicherung durch. Also ich sag's jetzt nochmal, es gibt nur die beiden Sachen. Versuch aus diesem Freundeskreis, dich allmählich zu lösen. Ja. Ich weiß, das ist super schwierig. Das ist leicht gesagt hier aus der Ferne als fremder Mensch. Und sei vorsichtig mit dem Alkohol und such dir vielleicht irgendwelche anderen tollen Sachen. Es gibt so viele Hobbys oder mach auch irgendwelche Extremsportarten oder beweis dich irgendwo anders, wenn du Spaß hast auch am Kampf oder weiß ich was. Ja, ich mach Karate. Ja. Also, daher. Stefan. Ja. Ich hoffe, es hat ein bisschen was gebracht, was ich gesagt habe. Ja. Mehr kann ich jetzt hier nicht sagen. Ja, klar. Alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Unsere Sendung Brutalität in der Öffentlichkeit, auf der Straße, in der Technik war Annette Bastian. Morgen Nacht sind wir wieder da mit einer offenen Telefon-Talkshow und wir werden morgen den Fall Mike nochmal thematisieren, über den wir ja gestern hier sehr lange gesprochen haben. Und ich bin nochmal gespannt auf eure Meinung. 1 Uhr Radio ist live, wieder Fernsehen. Gute Nacht.